Moin, hier ist Christiane. Ich bin 5 Wochen auf einem Forschungsschiff unterwegs und nehme euch und eure Fragen mit an Bord. Heute sprechen wir mit dem Mann, der als letztes das Schiff verlässt, dem Kapitän. Viele wollten es als Kind werden und Søren Jansen hat es geschafft. Seit Anfang des Jahres ist er Kapitän und fährt mit dem Forschungsschiff Maria Esmerian um die Welt. Wie man überhaupt Kapitän wird, habe ich mir von Søren erzählen lassen. Ja, meine Seefahrtskarriere hat quasi nach dem Abitur begonnen. Da habe ich die Ausbildung zum Schiffsmechaniker gestartet. Habe also erstmal ganz klassisch Schiffsmechaniker gelernt. Also von früher ist es ja noch, waren es 2 verschiedene Berufe, also Matrose und Motorenwärter. Das habe ich erstmal gemacht, habe dann noch 2 Jahre als Schiffsmechaniker gearbeitet und bin dann zur Seefahrtsschule gegangen. Das heißt, der weitere Weg dann, das halt das nautische Patent zu machen. Das habe ich dann 2015 abgeschlossen und hatte dann mein Patent zum nautischen Wachoffizier. Und damit konnte ich dann das erste Mal an Bord auch als Offizier einsteigen. Und dann habe ich hier schon während des Studiums auch den Kontakt zur Reederei Brise erhalten, durch die räumliche Nähe auch der Seefahrtsschule in Leer und dem Reedereisitz. Ja, und bin eigentlich in den Semesterferien schon als Schiffsmechaniker gefahren und bin dann mit meinem Patent dann 2015 auch hier auf der Maria Esmerian quasi das erste Mal als Offizier, als zweiter Offizier eingestiegen. Und so hat sich dann mit fortlaufendem Alter oder beziehungsweise auch Erfahrung an Bord dann immer die Beförderung dann zum nächsthöheren Rang ergeben. So bin ich dann erst als erster Offizier gefahren, dann als leitender Offizier und jetzt quasi der letzte Schritt hier an Bord, dann die Kapitänsposition. Was genau seine Aufgaben als Kapitän sind, hat er mir natürlich auch erklärt. Ja, der Kapitän fährt eigentlich gar nicht mehr so groß das Schiff, also ist fürs An- und Ablegen natürlich zuständig. Ich habe 3 Wachoffiziere, die sich oben quasi im Wachsystem ablösen und das Schiff quasi fahren. Und ich bin ja das Bindeglied zwischen dem Schiff und der Wissenschaft. Das heißt, mit dem Fahrtleiter oder der Fahrtleiterin organisiere ich quasi oder spreche quasi die Planung durch. Was wird gemacht, wo fahren wir hin, welche Arbeiten führen wir aus? Und gibt es halt viel Organisation, viel Administration. Das heißt, ich habe hier halt viel Papierkram zu erledigen. Im Prinzip arbeite ich so ein bisschen von 8 bis 17 Uhr. Das kann man hier aber ganz schlecht so definieren, weil im Prinzip als Kapitän bin ich halt rund um die Uhr immer ansprechbar. Das heißt, auch in der Nacht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll oder wenn irgendwas, es eine besondere Situation entsteht, zum Beispiel auch durch Verkehr, durch andere Schiffe, dann bin ich natürlich sofort Standby und bin dann oben auf der Brücke auch mit im Einsatz und kann dann unterstützen. Es gibt also viel zu tun für den Kapitän. Und dadurch, dass Søren auf einem Forschungsschiff arbeitet, kommen zusätzliche Aufgaben hinzu. Viele Seeleute arbeiten auf Frachtern oder auf Kreuzfahrtschiffen. Die Reederei Brise hat sich allerdings unter anderem auf Forschungsschiffe spezialisiert. Das kommt für die Mannschaft des Schiffes mit Vor- und Nachteilen. So ist man auf einem Forschungsschiff häufig 4 bis 5 Wochen am Stück unterwegs und läuft nicht so oft einen Hafen an, wie vielleicht mit einem Kreuzfahrtschiff. Ein besonderer Pluspunkt ist laut Søren der Austausch zwischen der Schiffscrew und der Wissenschaft. Wir fahren ja hier quasi, man könnte sagen, ein offenes Schiff. Das heißt, die Wissenschaftler können auf die Brücke kommen, können da natürlich auch mal so in den Seefahrtsbereich mal so ein bisschen reinschnuppern, können mal gucken, wie funktioniert das Ganze denn alles. Und das Gleiche haben wir halt auch als Besatzung, dass wir halt in die Labore gehen können oder direkt bei der Probennahme an Deck. Wenn die verschiedensten Geräte an Bord kommen, können wir direkt auch, na, ich will jetzt nicht sagen immer in der ersten Reihe, aber wir können uns schon direkt mit angucken, was passiert denn hier überhaupt und was machen die Leute auch. Und das ist schon wirklich sehr interessant. Vor allen Dingen gibt es ja auch, also jede Reise ist an sich sehr individuell und auch speziell, weil jedes Mal kommen verschiedene Leute an Bord auf verschiedene Arbeitsgruppen. Und ja, es gibt schon wirklich sehr schöne Reisen, wo man also wirklich auch hautnah mit dabei ist und auch schon einmalige Sachen miterleben kann. Kurz zur Erklärung, wie das mit den Forschungsschiffen eigentlich funktioniert. Als Wissenschaftlerin kann man einen Antrag auf Schiffszeit einreichen. Darin erklärt man, was man forschen will, zu welcher Jahreszeit oder in welchem Monat es stattfinden sollte und wie viel Zeit man braucht. Dann wird von der Leitstelle ein Fahrplan für das Schiff zusammengebastelt. Die Themenbereiche der Forschenden können dabei übrigens total vielfältig sein, von Biologie über Geologie und Meteorologie bis zu physikalischer Ozeanographie, wie in unserem Fall, kann alles dabei sein. Die verschiedenen Forschungsschiffe der Reederei Brise haben übrigens individuelle Einsatzgebiete. Die Maria Esmerian, auf der wir unterwegs sind, ist zum Beispiel viel in den polaren Regionen unterwegs, da sie bis zu 80 cm dickes Eis brechen kann. Kanada, Grönland, Spitzbergen ins Eis fahren, das ist auch das, was hier ja, auch eine Herausforderung ist, vor allen Dingen auf diesem Schiff, weil wir ein Eisrandforschungsschiff sind. Ja, man fährt ja nicht unbedingt mit jedem Schiff ins Eis, beziehungsweise auch nicht jedes Schiff darf und kann auch ins Eis fahren. Und das ist halt hier das Besondere und das ist auch das, was auch sehr einzigartig und phänomenal und sehr schön in vielen Aspekten ist. Also auch von der Landschaft, vor allen Dingen, wenn wir jetzt, ja, so auch nur mal als Beispiel, wenn man noch aus Grönland fährt und man fährt in die Fjorde rein, dort hat man eigentlich immer ruhige See, meistens auch nicht so viel Wind und dann mit Sonnenschein, das ist schon wirklich einzigartig und eine atemberaubende Landschaft, die man dann auch so sehen darf und kann. Vor allen Dingen dann auch mit den Gletschern, mit den Eisbergen, das ist wirklich schon sehr phänomenal. Obwohl jede Fahrt einzigartig ist, ist eine kürzliche Forschungsfahrt in die Antarktis Sören besonders im Gedächtnis geblieben. Wir waren jetzt das letzte Jahr auch das erste Mal in der Antarktis. Dort haben wir ja Finnwale untersucht, die ja zu den Sommermonaten in die Antarktis quasi ziehen, sich dort dann quasi für den Winter satt fressen mit Krill. Und dann haben wir ja die Finnwale quasi aus dem Schlauchboot heraus mit Sendern bestückt, also mit GPS-Sendern, dass man quasi tracken kann, in welche Richtung die Finnwale dann abziehen. Weil man da halt noch nicht so ganz sicher ist, ziehen die Finnwale aus der Antarktis in den Pazifik oder in den Atlantik, um dort dann quasi ihre Jungen zu bekommen. Also das sind schon, also es sind sehr viele spannende Themen, die man hier miterleben darf. Neben all diesen schönen Erlebnissen kann das Leben an Bord auch anstrengend sein. Der größte Faktor dabei ist das Wetter. Weil das Wetter können wir halt nicht beeinflussen. Wir können halt nicht sagen, ja, heute regnet es nicht. Ich meine, Regen stört uns an Bord hier eigentlich eher weniger. Wasser haben wir ja überall um uns drum zu. Aber was für uns eher so interessant ist auf einem Schiff, ist halt der Wind und der Seegang. Das Größte, was ich hier erlebt habe, waren 14 Meter See, Windstärke 12. Ich sag mal so, dann wird hier eigentlich das Arbeiten so mehr oder weniger eingestellt. Der Wachoffizier oben auf der Brücke hält das Schiff ja in der See. Wir wettern ab, warten, dass das Wetter besser wird. Und ja, man beschränkt quasi die Arbeiten auf ein Nötigstes. Das ist halt das mit dem Schlafen, das ist das Schlimmste. Also wenn man mal ein oder zwei Nächte mal nicht so gut schläft, weil eben das Schiff die ganze Zeit sich bewegt und man dann auch in der Koje die ganze Zeit hin und her rollt und halt nicht wirklich schlafen kann. Genau, das sind dann eigentlich so die Situationen oder die Momente, wo man dann sagen kann, okay, das sind nicht die schönen Momente. Aber das können wir halt nicht beeinflussen. Als Letztes habe ich Sören noch gefragt, ob er eigentlich abergläubisch ist. Schließlich gibt es da einige Sachen, die beachtet werden sollten. Oder nicht? Abergläubisch? Nee, ich persönlich eigentlich nicht. Aber früher in der Seefahrt war es ja, da waren die ganzen Seeleute waren ja sehr abergläubisch. Da hieß es ja auch, ja, genau, nicht pfeifen an Bord. Ne? Also an Bord pfeift nur der Kapitän oder der Wind. Oh, ich habe gehört, der Bootsmann oder der Wind. Ah, ja, siehst du, da gibt es auch verschiedene Aussagen. Also, auf den Aberglauben kann man sich wohl nicht ganz verlassen. Auf den Kapitän aber schon. Zumindest taucht er sogar manchmal genau im richtigen Moment auf. Zum Beispiel, wenn man seekrank ist und bringt persönlich einen Eimer vorbei.